Er und seine Heerscharen verhielten sich ohne Recht hochmütig auf der Erde und glaubten, dass sie dereinst nicht zu uns zurückgebracht würden.